25. Brief. Unsere unendliche Geschichte. Liebe Vanessa, in den letzten Briefen haben wir einen kleinen Vorgeschmack davon bekommen, wie wir unsere Welt noch betrachten können. Wir haben einen langen Weg hinter uns, und so möchte ich in diesem letzten Brief zusammenfassen, was all dies für dich bedeuten könnte. Denk daran, dass wir die ganze Zeit von Geschichten gesprochen haben und nichts davon absolute Wahrheit zu sein beansprucht. Aber die Geschichten, die wir einander erzählen, formen unsere gemeinsame Welt. Vor allem unsere Kinder werden sehr weitgehend von den Geschichten geprägt, die wir ihnen erzählen. Die Geschichten, die sie hören, gestalten die Welt, in die sie hineinwachsen, und die Welt, die sie dann als Erwachsene selbst gestalten werden. Für dich steht es gerade an, als Erwachsene in deiner Welt aufzutreten, und du könntest in ihr wirklich etwas bewegen. Du könntest anderen zu einem Leben in einer heiligen, lebendigen Welt verhelfen. Dafür habe ich diese Briefe geschrieben, in der Hoffnung, dass du und einige deiner Freunde sie lesen oder hören werden. Halte dich von der toten Welt fern, Vanessa, und hilf anderen auf dem Weg in die Welt des Lebendigen. Dass dir diese Welt nicht unbekannt ist, weiß ich. Ich habe dir gezeigt, wie unsere Wahrnehmung die Welt gestaltet. Und ich habe dir auch gezeigt, wie die Überzeugungen, mit denen wir aufwachsen, aber auch unsere Deutungen der Welt und unsere automatischen, emotionalen Reaktionen auf sie, in diesen Welterzeugungsprozess eingehen, ohne dass wir dessen gewahr sind. Die Geschichte, mit der du aufgewachsen bist, hat deine Wahrnehmung und damit auch deine Welt tiefgreifend geprägt. Dann habe ich dich darauf hingewiesen, wie viel von dieser Geschichte von Wissenschaftlern erfunden und durch popularisierende Darstellung kolportiert worden ist. Es ist eine Fantasiegeschichte, ausgedacht von Leuten, die Wissenschaft zu anderen als rein wissenschaftlichen Zwecken benutzen. Und wie wir gesehen haben, könnte man auch eine ganz andere Geschichte erzählen. Sogar die Wissenschaft könnte das. Auch ich, könnte man sagen, habe die Wissenschaft in diesen Briefen zu anderen als rein wissenschaftlichen Zwecken benutzt. Allerdings in einem ganz anderen Sinne, als es bisher geschehen ist. Bisher, und auch heute noch, wird die Wissenschaft meist dazu benutzt, uns zu irgendeinem Glauben zu überreden. Ich dagegen wollte die Wissenschaft in diesen Briefen dazu benutzen, den Glauben und die Überzeugungen, mit denen du aufgewachsen bist, zu löschen. Ich möchte dir also beim Entglauben helfen, anstatt dich zum Glauben an noch mehr Zeug zu überreden. Ich möchte zur Befreiung deiner Wahrnehmung, der Wahrnehmung des Herzens, von den Fesseln der alten Überzeugungen beitragen. Der Unterschied zwischen der anderen Geschichte, die die Wissenschaft auch erzählen könnte, und der alten Geschichte, mit der wir aufgewachsen sind, besteht darin, dass die andere Geschichte das wache Fühlen gelten lässt, die Wahrnehmung des Herzens. Und sie erkennt all das als gültig an, was dieses wache Fühlen wahrnimmt. Den Ozean der Gewahrsein, Fühlen, Energie und die Muster, die sich darin bilden. Man könnte demnach sagen, dass auch die andere Geschichte nur eine Geschichte ist, aber eine Geschichte, bei der die Sinne und das Herz ein wenig weiter geöffnet sind. Zudem gibt es gute wissenschaftliche Gründe, der anderen Geschichte gegenüber der alten den Vorzug zu geben. Wenn es in der Wissenschaft zwei konkurrierende Theorien zu den gleichen beobachteten Phänomenen gibt, kann man sich die Frage stellen, welche der beiden erfasst den größeren Bereich von Phänomenen.